Wien 9, Grundlgasse 5, Wohnung der Familie Steiner. Unsere Großeltern. Unsere Großmutter Valerie Steiner, geborene Lederer, stammte aus einer jüdischen Familie in Pottenstein an der Triesting. Unser Großvater Heinrich Steiner, er hatte Lederverarbeitung gelernt, kam im Jahr 1906 aus Bjelovar in Kroatien nach Wien. Hier in diesem Haus lebten die beiden von 1920 bis 1941. Die Zeit vom 13.06.1941 bis 26.01.1942 mussten sie in einer Sammelwohnung verbringen, von wo sie schließlich nach Riga deportiert wurden. 1923 wurde unser Vater Herbert als einziges Kind geboren. Unser Vater sprach immer von einer glücklichen Kindheit und Jugend. 1938 wurde er, wie alle jüdischen Kinder, aus der Schule ausgeschlossen. Gemeinsam mit einem Freund gelang ihm im Alter von 15 Jahren die Flucht über Holland nach England. Seine Eltern blieben in Wien zurück. Sie hatten weder die finanziellen Mittel, noch fand sich trotz intensivster Bemühungen ihrerseits ein Land, das sie aufgenommen hätte. Erhalten sind zahlreiche Briefe, die sie von 1938 bis 1940 an unseren Vater nach England schrieben. Wir sind sehr dankbar für diese noch vorhandenen so persönlichen Briefe und tief bewegt, denn in den berührenden Schilderungen werden unsere Großeltern für uns lebendig, mit all ihrer Hoffnung, Kraft, Liebe, Lebensfreude und sogar ihrem Humor. Und das alles in einer Zeit der fürchterlichsten Demütigungen. Hans Steiner und Walli Steiner, Enkelkinder, Rella Steiner, Schwiegertochter.